Mein heutiger Telefongast ist Andreas von Rethi und wir sprechen über die Geheimbasis Area 51. Herr von Rethi, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie gut hören. Wunderbar. Guten Abend. Guten Abend. Wo sind Sie gerade? Ich bin gerade in Coburg, also nicht in den Vereinigten Staaten. Ja. Sollte ich vielleicht eigentlich sein. Wieso? Ja, es ist nämlich ganz kurios, das nochmal so vorweggeschickt, denn das ist ein nettes Zusammentreffen, einmal natürlich hier durch das Gespräch, aber zum anderen auch zeitlich, denn genau heute findet ein Memorial Day direkt vor Area 51 statt. Aha. Und zwar ist die Area jetzt 50 Jahre alt geworden. Oh, richtig, dann haben wir ja eigentlich das perfekte Datum da passt, irgendwie. Passt wunderbar. Ja. Sie sind ursprünglich, waren Sie eher fokussiert auf die Bereiche der Weltraumforschung, sowohl als Buchautor wie auch in Ihrer Funktion als Chefredakteur des Astronomiemagazins Star Observer. Mhm. Und Sie haben aber in den vergangenen Jahren immer mehr Bücher über Grenzphänomene und militärische Geheimprojekte geschrieben und sind unter anderem Autor des Bestsellers Geheimbasis Area 51 und viele weitere Bücher, wie zum Beispiel Die Stargate-Verschwörung, Streng Geheim, Die unsichtbare Macht, Skulls and Bones und Illuminaten. Ich sehe da 5 weitere Sendungen vor mir. Also wie sind Sie jetzt eigentlich, also vom Astronomiemagazin Star Observer auf diese doch eher dunklen Themen gekommen? Ja, ich versuche eine lange Geschichte mal kurz zu machen. Also zum einen natürlich, die Astronomie ist ja schon durch die Weltraumforschung natürlich eng auch mit der Frage nach Leben im Universum verbunden, also auch natürlich gerade intelligentes Leben. Und es kam halt in der Zeit auch immer wieder Anfragen bei mir, wenn im Himmel seltsame Erscheinungen gewesen sind. Was ist das gewesen? Waren das jetzt UFOs oder was anderes? Und interessiert hatte ich mich eigentlich immer schon dafür. Von daher habe ich mich dann auch mehr mit der Materie auseinandergesetzt und erstmal selber die Literatur gelesen. Ich wollte da keine Standardauskünfte geben, so ungefähr, das war jetzt die Venus oder irgendwie ein oder Meteor. Sumpfgas. Das gibt es zwar auch immer wieder, aber es bleibt halt ein unerklärlicher Rest. Und so bin ich dann eigentlich von der Astronomie schon mal zu diesem UFO-Thema gekommen, habe dann immer mehr dazu recherchiert, war halt vor Ort, habe mit vielen, vielen Zeugen gesprochen aus den verschiedensten Bereichen, Wissenschaft, Technik, Militär, Geheimdienst und so fort. Und dann fragt man sich natürlich auch, welche Institutionen, welche Behörden stehen dahinter und sind die Behörden, die wir so kennen, diejenigen, die damit zu tun haben, gibt es da nicht noch andere? Gibt es da nicht so eine Art Schattenregierung? Und das ist der große Bogen, den ich dann gespannt habe, bin aber sehr viel eben gerade bei der militärischen Geheimhaltung geblieben. Das heißt, Ihre Bücher umspannen ja eigentlich einen Themenkomplex, also die hängen ja irgendwie zusammen, nehme ich einmal an. Ja, doch. Ja. Das geht eigentlich ineinander über. Also beginnend von diesen UFO-Sichtungen, natürlich auch mit dem Versuch zu differenzieren, was kann man natürlich erklären. Das sind die allerersten Untersuchungen, die man dann natürlich machen muss, bis hin zu den militärischen Hintergründen, Geheimdienst und dann eben dieses Schattensegment in der Regierung, vor allem der Vereinigten Staaten. Mhm. Vielleicht kommen wir jetzt dann gleich zum Hauptthema dieses Abends, der Geheimbasis Area 51. Chris hat ja richtig angemerkt, dass wenn die Basis geheim war, nachdem sie ihr Buch geschrieben haben, war sie es nicht mehr, ne? Ja, und, nur ganz kurz dazu, es gab natürlich vorher schon etliche Informationen und Berichte, das ist eine Entwicklung über Jahrzehnte hinweg. Und sind dann schon Zeugen immer vorgetreten, immer wieder haben interessante Details vermittelt. Man muss schon sagen, das sind ernstzunehmende Leute, die oft auch gar nicht irgendwie in den Vordergrund gerückt werden wollen. Und ich konnte aber dann doch eben einiges Zusätzliches aufdecken. Ja. Man baut halt immer auf den Arbeiten anderer und von Vorgängern auf. Aber ich bin froh, dass ich doch einige wesentliche Überprüfungen machen konnte. Mhm. Ja, Sie waren selbst, was ich noch sagen wollte, ja. Im Moment arbeiten Sie gerade am Buch zum Thema Ägypten. Ja. Und da werden wir am Ende der Sendung dann vielleicht noch kurz was drüber sagen. Sie schlagen sich gerade die Nächte um die Ohren, ja. wie Sie mir erzählt haben. Und der Chris weiß, wie das ist, wenn man ein Buch fertigstellen muss. Ich nicht, aber ja. Ja, kann auch kommen. Ja, Area 51, vielleicht kurz am Anfang zur Geschichte dieser ganzen Basis. Das ist also eine seit den irgendwann Mitte der 90er Jahre ist dann, glaube ich, wirklich ein Satellitenbild aufgetaucht, das dann auch, ich nehme an, das ist das, das ich von Ihrer Seite da runtergenommen habe und gepostet habe. Aber bis dorthin hat man ja die Existenz schlichtweg verneint. Ne? Mhm. Und wie schaut es eigentlich aus? Wann ist diese Basis gebaut worden? Warum ist sie offiziell gebaut worden und so weiter? Mhm. Zunächst noch zu den Satellitenbildern. Es gibt schon ältere. Und jetzt werden ja auch durch kommerzielle Möglichkeiten einige Bilder immer wieder gemacht, die dann aktuell zeigen, was sich auch geändert hat. Ja, begonnen hat die Sache schon vor langer Zeit. Wir hatten ja ganz am Anfang davon gesprochen, Mai 1955, also genau 50 Jahre her, da wurde diese Basis oder Grundstein für die Basis gelegt. Ja, vielleicht, ich muss jetzt versuchen, das ein bisschen kurz zu machen natürlich. Das ist eine lange Geschichte. Damals ging es der CIA darum, also dem amerikanischen Auslandsgeheimdienst, einen Höhenaufklärer zu bauen. Das musste sehr schnell geschehen und die einzigen, die das machen konnten, war die supergeheime Entwicklungsabteilung von Lockheed Skunk Works, heißt diese Abteilung auch, Lockheed, dieser berühmte Flugzeugkonzern. Und der Chef von Skunk Works war Clarence Kelly Johnson. Das ist ja auch auf ihrer Seite schon in der Ankündigung etwas beschrieben. Der hat dann natürlich einen geeigneten Ort suchen müssen, wo man das Ganze versteckt durchführen kann, die Entwicklung, die Tests. Und letzten Endes war er also nicht sehr begeistert von der Idee, dass man solche Tests auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien durchführt. Das war ihm zu unsicher, die war also zu leicht auszuspionieren. Von daher musste das woanders passieren. Und so ging man dann auf die Suche, wusste aber das schon relativ schnell. Es waren Testpiloten dabei, die kannten die Regionen sehr gut, die Trockenseen, die wichtig waren, um gute Landeplätze zu haben, auch bei Notfällen. Und ja, wie gesagt, um es kurz zu machen, ist auf die Weise dann das Territorium vom Groom Lake, einem Trockensee eben in Nevada, ausgewählt worden. Und so hat sich das dann entwickelt. Also Stück für Stück wurden dann neue Projekte auch durchgeführt im Bereich des Spionageflugzeugen und hochentwickelter Flugzeugtechnologie, der natürlich lange dann geheim blieb immer. Das heißt, Lockheed hat damals mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium zusammengearbeitet, um neue Flugzeugtypen zu entwickeln. Mhm. Und sie haben also eine Basis gesucht, wo sie die ausprobieren können, ohne dass sie andauernd ausspioniert werden. Mhm. War natürlich ein Problem, dass in der Nähe gerade auch die oberirdischen Atomtests damals noch stattfanden. Das war auch so eine Sache, die dem Johnson nicht gepasst hat, dass man da so in der Nähe ihre Teststätte aufbauen sollte. Und man hatte dann Rücksprachen auch mit Verteidigungsministerium, mit der Atomenergiebehörde. Die haben gesagt, okay, Entwarnung ist in Ordnung, wir haben euch gerne als Nachbarn hier und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wobei ganz so war es auch nicht, die mussten teilweise auch evakuieren. Zum anderen hat es dem Johnson auch nicht gepasst, dass diese Anlage von Groom Lake dann ziemlich weit weg war von dem Standort von Lockheed damals, von dem Skunk Works in Burbank. Aber es waren die Gründe mit dem fantastischen Flugwetter, mit der Verborgenheit hinter riesigen Berggipfeln. Also es gab eine ganze Menge an Gründen, warum man dann gesagt hat, wir wählen diesen Ort. Das war also der beste Platz für ein Geheimnis. Und wer wurde dann eigentlich mit dem Bau beauftragt und was wurde da dann gebaut, 55, ne? War das? Also es sind schon Pisten auch vorhanden gewesen. Aus den 40er Jahren. Das war also schon teils genutzt als Notlanderegion. Andererseits aber gab es dann verschiedene geheime Kontraktoren und Firmen. Das ist ja ein Riesenkonglomerat. Da haben wir also Konzerne vom Bereich Flugzeugbau, Technik, Tunnelbau, zum Beispiel Bechtel ist ein ganz wesentlicher Konzern, der heute dort auch federführend ist. EG&G Systems, E-Systems, Raytheon, also einerseits Geheimdienste wie eben CIA und andere, Militär, Air Force, Navy und dann eben solche Großkonzerne. Und wussten die Leute, die das bauten, was sie bauten, oder? Nein, also die Sektionierung ist sehr groß. Das heißt also, jeder hat nur wirklich das zu wissen, was er unmittelbar für seine Arbeit braucht. Das ist also auch bei den Forschern, bei den Ingenieuren so. Man hatte also gewissen Überblick halt über bestimmte Bereiche, aber was da im Großen entsteht, wusste man nicht. Das heißt, jeder hatte so seinen Need to Know und mehr wusste er nicht. Mhm. Und es war irgendwie so auseinanderdividiert, dass jeder nur einen Teil lieferte und wenn der, das heißt, es waren also mehrere normale Baufirmen dann beteiligt, die aber verschiedene Kontraktoren, die natürlich schon auch über längere Zeit eine Verbindung zu diesen geheimdienstlichen und militärischen Aktionen hatten. Also ganz so normal lief es dann auch nicht. Gut, und dann haben sie das Ding gebaut. Was haben sie dann damit gemacht in den 50ern? Gibt es da irgendwelche, weiß man, was dann damit passierte, nachdem das fertig gebaut war? Ja, man hat also verschiedene Projekte durchgeführt. Das ging, wie gesagt, mit diesem Projekt Aquaton los, also dem Bau der U2, dieses Höhenaufklärers. Und es gab dann natürlich eine Weiterentwicklung. Man hat auch dort Radartests gemacht, also große Radarschüsseln, Testpylone, um also auch den Radarwirkungsquerschnitt von Flugzeugen zu testen, riesige Hangars, vor allem natürlich die Flugeigenschaften dieser neuen Systeme getestet und ständig dann auch neuere Entwicklungen durchgeführt. Es folgten dann also auch zum Beispiel Projekte zur Tarnkappentechnologie. Das ging in den 60ern los mit dem Oxcart-Projekt, A-12 und SR-71, dieser berühmte superschnelle Blackbird. Der, das heißt, die wurden alle dort gebaut und getestet? Das wurde dort getestet. Man hat also auch auf Edwards Flugzeuge entwickelt. Dort liegt also praktisch so die Forschungsstätte und Entwicklungsstätte, die Pläne, die man für die Flugzeuge entworfen hat. Und die wurden dann teils in Geheimaktionen in Einzelteile zerlegt, rüber verfrachtet zur Area 51. Ja, jetzt vielleicht nochmal ursprünglich vorher zurück, was genau hat man eigentlich dort gebaut? Sie haben jetzt mehrere große Hangars erwähnt, was noch? Also es war am Anfang vor allem die U2, der Höhenaufklärer. Nein, ich meine, wie schaut die Einrichtung aus, die Area 51 selbst, die Bauten, die man dort errichtet hat? Ja, es gab erstmal ein Grundlayout im Zentralbereich, einige Hangars, in denen man das Ganze praktisch verstecken konnte und natürlich dann sehr schnell agieren, wenn doch irgendwer von irgendwo etwas gesehen hat. Die Abschottung hat ja auch immer mehr dann stattgefunden. Und dann brauchte man natürlich auch zur Unterbringung der teils schon fertigen Staffeln für die CIA im Südhangarbereich Anlagen, natürlich Versorgungsgebäude. Es sind ja sehr viele Mitarbeiter, war also schon vor langer Zeit so im Bereich um die 2000 Leute gelegen und die sind natürlich zur höchster Geheimhaltung verpflichtet. Die müssen natürlich untergebracht sein, es gibt also Verwaltungsgebäude, es gibt eine riesige Infrastruktur. Also man muss sich das Ganze vorstellen als eine Geheimstadt und eine richtig große militärische Basis, nur halt versteckt und offiziell wird es halt nicht zugegeben, noch heute, was das ist. Und es ist schon ein verrücktes Gefühl, also wenn ich so dran denke, Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen auf einen Berggipfel drauf und sehen dann tatsächlich so eine Geheimanlage, von der es heißt, das gibt's nicht. Und das sind hunderte von Gebäuden mittlerweile. Hunderte? Wie viel hatten das ungefähr? Weiß man ungefähr, in welchen Dimensionen sich die Kosten für diese Basis jetzt da? Das ist natürlich ein Milliardenprojekt. Ne? Ja. Aber die genauen Kosten werden auch nicht dargestellt. Das sind diese berühmten schwarzen Projekte, schwarzes Budget. Man weiß auch gar nicht zum Teil, woher die Gelder also wirklich dann kommen. Das sind ganz verrückte Kanäle. Also ist ein eigenes Thema schon wieder. Ja. Weiß man, wie viele Menschen auf dieser Basis arbeiten? Es wechselt natürlich ein bisschen. Man kann es abschätzen. Also beispielsweise werden ja viele von Las Vegas aus nach Area 51 geflogen mit Boeing 737. Das ist also eine eigene Staffel und finden also täglich viele Flüge statt. Und da gibt es also einen Parkplatz für die Mitarbeiter. Das ist ungefähr beim McCarran Airport in Las Vegas. Das ist ja der internationale Flughafen dort. Und im Prinzip, wenn man vom Las Vegas Strip dort, wo diese berühmte Luxor-Pyramide ist, dann Richtung McCarran Airport, das ist eine Seitenstraße, die man fährt, wenn man da hinfährt, dann kommt man zu dem sogenannten Janet Terminal. Und da kommen also natürlich auch eine ganze Menge an Fahrzeugen aus den verschiedensten Bundesländern an. Und das sind Mitarbeiter von Area 51. Ist auch ganz perfekt überwacht, das Ganze. Da darf man also sich auch nicht lange aufhalten oder zu nah rangehen. Da wird man schon verhaftet. Und das sind so um die 1600 Parkplätze Und die sind doch zum Großteil und meistens voll belegt. 1600 Parkplätze. 1600. Und dann werden Leute noch mit von diesem. Und die werden dann von dort, von diesem Geheimterminal nach Area 51 geflogen. Andere leben auch im Umfeld, in kleineren Ortschaften. Andere kommen mit Bussen, werden mit Bussen hingefahren. Also man kann über 2000 auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich werden auch welche überhaupt dort wohnen, nehme ich an. Es gibt ja auf solchen Stützpunkten immer wieder Leute, die einfach dort wohnen. Ja, sicher. Man hat auch Freizeiteinrichtungen dort, so im Nordwestbereich. Da gibt es verschiedene Freizeiteinrichtungen. Und letzten Endes also ist es natürlich auch für bestimmte, gerade in heißen Phasen, für bestimmte Projekte dann nötig, dass Leute dann dort auch länger sind oder dort wohnen. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Gerüchte und Spekulationen, was denn dort sonst noch alles gemacht wird. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war doch Bob Lazar einer von denen, der behauptet hat, auf Groom Lake oder auf dem S4-Gelände, das ja auch dort in der Gegend ist, oder auf diesem Gelände ist er Teil, oder? S4, ja. Hat gehört. Und weil ich freue mich jetzt gerade, wenn dort also über 2000 Menschen arbeiten, es ist doch sehr, sehr seltsam, dass da nie einer das Schweigen bricht. Aber einer, der angeblich das Schweigen gebrochen hat, und ich glaube Nuklearphysiker war Bob Lazar. Wissen Sie über den irgendwas? Ja, es ist klar, man muss zum einen differenzieren, weil Lazar war, ist halt der bekannteste, aber nicht der einzige. Es gibt also eine ganze Menge auch an Berichten, es sickert schon was durch. Wie Sie sagen, also dass keiner das Schweigen bricht, das ist wäre seltsam. Andererseits sonst hätten Sie auch kein Buch schreiben können. Bitte? Sonst hätten Sie auch kein Buch schreiben können. Auch, ja. Und dann natürlich gibt es andererseits auch die Repressalien. Da muss man nicht gleich mit Mord und Totschlag drohen, sondern meinetwegen nur sagen, du hör mal zu, also wenn du hier irgendwie, du kennst die Situation, Informationen weitergibst, dann wird deine Familie Schwierigkeiten kriegen. Du magst nur sein, denk mal nach, Karriere deiner Kinder oder so. Und das kann dann auch schon ganz schön was bewirken. Und zum anderen sind es natürlich nur immer Fragmente von Informationen, auch aufgrund der Sektionierung, also dieser Informationsabteilung, sodass kaum einer die ganze Wahrheit kennt. Zum anderen, wenn wir jetzt noch von diesen etwas verrückteren Geschichten sprechen wollen, also über Lazar, UFO-Sichtungen, meinetwegen auch diese Geschichte Roswell 1947, also Wrackteile, die vielleicht bei Area 51 dann analysiert werden. Lazar hat ja gesagt, dass er in einem Untergrundhangar in den Bergen dort gearbeitet hat und auch nur an einer Flugscheibe von 9, die er dort gesehen haben will. Man muss das relativieren. Es ist ein bisschen schwierig, was Lazar betrifft und auch was seine Ausbildung angeht. Er sagt, er ist Physiker und das lässt sich nicht nachprüfen. Also es gibt zumindest keine Dokumentation über seine Ausbildung. Es gibt auch andere Schwachstellen bei der Geschichte. Aber Lazar ist, wie gesagt, nicht der Einzige und es geht schon sehr weit, was dort geschieht. Wir müssen jetzt aber noch eins differenzieren. Area 51 ist das eine und wie Sie sagen, dieses S4-Gelände, wo Lazar gearbeitet haben wird, das ist nicht Area 51. Das ist eine eigene Anlage und da ist noch viel schwieriger ranzukommen, das zu recherchieren. Also das gesamte Gebiet dort ist ein Sperrgebiet von 40 auf 40 Kilometern, ganz grob gesagt. 40 auf 40 Kilometer? Ja, also insgesamt, das liegt ja auf der Nevada-Testzeit. Und das militärisch genutzte Gelände, das sind ungefähr 3,2 Millionen Hektar. Also. Und da können wir schon sagen, das ist also, es wird auch gesagt, es liegt so circa zwischen ein Drittel und Hälfte der Schweiz von der Fläche. Und auf diesem Bereich liegt dieses absolut gesperrte, also auch Luftraum gesperrt, nicht einmal Piloten von Nellis dürfen da drüber, von der Air Force Base. Dieses Gelände enthält, darauf liegen zwei Seen, zwei Trockenseen. Die sind getrennt durch ein Bergmassiv, Papoose Mountain Range. Das ist alles untertunnelt. Ich beobachte seit Jahren schon dort Tunnelbauarbeiten. Und Area 51 ist im Prinzip die Anlage Groom Lake. Und was man eben noch nicht nachweisen konnte, aber doch stark vermutet, am Papoose Lake, der weiter im Süden liegt, diese S4 im Papoose Mountain Range. Dort will Lazar gearbeitet haben. Wie oft waren Sie selbst schon in der Area oder nahe der Area 51? Ziemlich oft, ja. Also immer wieder, auch während längerer USA-Aufenthalte natürlich dann immer wieder hingekommen, auch über längere Zeiten, wochenlang beobachtet. Und ja, in Area 51 nur indirekt. Denn da ja, gab es ja direkt vorgelagert, vor der Sperrzone. Das meiste ist ja auch nicht, da gibt es ja keine Zäune, nur an bestimmten Gates und in bestimmten Bereichen, wo Zufahrtsstraßen sind. Ansonsten ist nichts umzäunt. Es gibt eine anonyme Sicherheitsgruppe. Und wer halt nicht Bescheid weiß und, sagen wir mal, weiterläuft, es gibt so kleine Grenzposten, aber die sieht man kaum. Der ist selber schuld. Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Was dann passiert mit jemandem, der unabsichtlich auf der Area 51 mit seinem Jeep fährt? Bitte? Was passiert mit jemandem, der jetzt unabsichtlich mit seinem Jeep auf die Area 51 geratet, auf dieses Testgelände? Der kriegt Probleme, der wird verhaftet. Dann kommt dann der Sheriff von Lincoln County und das Ganze gibt dann schönes Prozedere. Aber es sind ja sehr, sehr wenige. Also wenn jemand in die Gegend kommt, es ist so abgelegen. Die meisten sind Ansässige, die wissen eh Bescheid. Die anderen sind interessiert daran und die es nicht interessiert, die fahren auf dem Highway dran vorbei. Ja. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich. Also, aber Sie haben vorher das Stichwort genannt, also auf diesem Anlagenkomplex, nennen wir es jetzt einmal, ja. Also S4-Gelände, will Bob Lazar an Flugscheiben gearbeitet haben. Jetzt, da fangen natürlich dann die da Gerüchteküche aufzukochen an. Natürlich. Diese Flugscheiben, manche behaupten, sie sind Backward Engineering, was dort betrieben wird, das heißt, die ja, sind irgendwo abgestürzt, kamen von weiß Gott wo und oder von irgendeinem Mutterschiff im Orbit und dann versucht man jetzt rauszufinden, wie die Dinger funktionieren. Das sagt ja Bob Lazar auch. Mhm. Andere behaupten, das ist, ja, keine Ahnung, irgendeine Geheimtechnologie, Antigravitation, was auch immer. Wie Flugscheiben. Ja. Stichwort. Ja, Stichwort Flugscheiben ist ganz klar, ist eher angesiedelt im Bereich Spekulation von dem, was jetzt teils da berichtet wird. Andererseits bestätigen sich die Berichte ganz gut. Und es gibt zumindest auch auf der Area 51 so etwas Ähnliches mit Blick auf natürlich jetzt konventionelle Flugtechnologie. Aber im Nordbereich sind also die sogenannten Fremdtechnologie-Hangars, also Foreign Technology Hangar Complex. Und dort gute hat man, Bezeichnung. Ja, und dort hat man eben aus, dass die Quellen werden da nicht angegeben dazu, also sagen wir mal aus unbekannten Quellen, Flugzeuge, Technologie, zum Beispiel russisch-sowjetische Technologie aus Feindeshand, schon vor langer Zeit, bekommen, die man dort analysiert, auf Schwachstellen überprüft, also auch eine Art Back-Engineering. Und eben dieser Area 51-Bereich mit eher konventioneller Technologie, die zwar auch auf Waffensysteme beispielsweise des 21. Jahrhunderts hingeht, ist ganz klar, also völlig neue Systeme, auch wieder ein eigenes Thema. Die sind also abgekoppelt von dem, was in S4 geschieht oder S4. Und dort soll eben dieses Back-Engineering mit diesen Flugscheiben geschehen. Und jetzt kann man natürlich andere Zeugen noch ins Feld führen, die Ähnliches berichteten, die gesagt haben, sie haben an Simulatoren zum Beispiel gearbeitet, an denen man auch verschiedene Eigenschaften überprüfen will. Kann man nicht beweisen natürlich, man kann es anekdotisch weitergeben. Und stellt man über die Zeit fest, es gibt schon Leute, mir hat zum Beispiel jemand tief aus der Geheimhaltung, ich auch lange kenne, es ist auch wieder eine längere Geschichte, gesagt, lasst mich mit dem Thema in Ruhe, wir haben alle Angst. Wir haben Angst, dass uns was passiert. Und nach ein bisschen hin und her wieder mal ein Gespräch geführt. Hieß es dann, also Folgendes, es gibt innerhalb der Regierung ein spezielles Segment, das heißt Human-Piloted Alien Craft, von Menschen geflogene fremde Flugobjekte. Da fragt man sich, warum jetzt wird das betont, von Menschen geflogen, fremde Flugobjekte. Schon alles etwas merkwürdig, also das Gesamtbild ist komisch. Ist aber kein Beweis natürlich. Und zum anderen... Alien kann ja auch ausländisch heißen. Alien kann ausländisch heißen, aber was soll dann von Menschen geflogen? Ne? Ausländer, das ist ja alles... Ah, okay. Also das passt nicht. Aber das Verrückte natürlich, man sieht ja auch nur ganz außergewöhnliche Erscheinungen über der Area 50, also rein Flugerscheinungen. Wenn dann irgendwelche Objekte über den Himmel springen, die meinetwegen am Südhorizont auftauchen und plötzlich verschwinden und mit praktisch Nullzeit da im Norden auftauchen, ist das schon merkwürdig. Und wenn, man muss natürlich jetzt fragen, sind das vielleicht Projektionen, irgendwelche Hologramme, ist es ein Bluff, dass die also daran arbeiten, wie bei Stealth-Technologie, den Feind auch so zu überraschen und zu täuschen. Also Tarnen und Täuschen im Militär ist ja ganz klar. Ne? Und dass die da auch in diese Richtung hinwirken. Dass sie teils Flugzeuge auch größer erscheinen lassen, als sie sind. Das ist auch schon beobachtet worden. Gibt also ganz verrückte Methoden. Einerseits Übertreibung, andererseits auch Tarnkappe. Und ja, dann fragt man sich natürlich, was geht da vor sich? Und zum anderen aber auch Zeugenaussagen, wo man sieht, das müssen materielle Objekte sein. Ja. Ja. Es gab in den 90ern, glaube ich, haben mehrere japanische Fernsehteams den langen Weg nach Nevada angetreten, um dort tanzende Lichtpunkte in der Nacht zu filmen. Mhm. Kann es jetzt sein, dass die einfach wussten, aha, da kommen jetzt die Japaner und dann machen wir da jetzt eine schöne Show und dann glauben alle, wir bauen UFOs, in Wirklichkeit bauen wir Kampfjets? Eine Aussage dazu wäre jetzt spekulativ. Das sagen ja viele, dass das im Prinzip natürlich eine wunderbare Ablenkung ist, zu sagen, ja, macht man mal eine Show und verbreitet Gerüchte über UFO-Technologie. Und zum anderen ist es reine Militärtechnologie und damit haben wir ein gutes Cover. Andererseits ist es natürlich auch vielleicht eine schlechte Werbung. Die wollen ja keine Publicity dort. Also ob das so ganz intelligent ist, zu sagen, wir machen da jetzt so ein Brimborium und ziehen damit noch 1000 Beobachter an, dass die am Ende unsere Geheimflugzeuge sehen. Also das halte ich eigentlich für ein bisschen unlogisch. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, dass alles, was jetzt außerirdische Technologie auf Area 51 betrifft, dafür gibt es definitiv noch keine Beweise. Und was für Gründe jetzt dafür sprechen sollen, dass man also dort sozusagen eine Flugshow gemacht hat oder irgendwelche Projektionen. Also ich sehe es ein bisschen jetzt anders. Okay, im Chat hat jemand die Frage gestellt, ob es sich dabei um den sogenannten militärisch-industriellen Komplex handeln könnte. Ich sage da mal no. Bei den Erbauern dieser Basis, ob sich da unter Umständen um den industriell-militärischen Komplex oder militärisch-industriellen Komplex, von dem ja Eisenhower gesprochen hat in seiner Abtrittsrede, handelt, die also das finanzieren, ich würde sagen, ja. Ne? Ja, das kommt schon hin. Also es sind ja diese ganzen... So eine Industrie, Lockheed, Militär, klar. Luftwaffe und klar. Ja, die machen zusammen. Ne? Klar, also, das ist auf jeden Fall so ein Konglomerat und es ist auch ein Steuerparadies, muss man sagen, für diese Firmen. Ja. Weil das alles ja geheim abläuft. So ist es, ja. Es gibt auch sehr viel Spekulation, dass das, was man an der Oberfläche sieht von diesem Gelände, nur ein Teil der Wahrheit ist. Mhm. Sondern dass also das meiste sich da unterirdisch abspielt. Mhm. Was können Sie dazu sagen? Ja, ich habe also auch dahingehend mit vielen Zeugen aus dem Militär oder aus diesem Bereich gesprochen und auch selber einige Beobachtungen gemacht, die deutlich dafür sprechen, dass es so ist. Wäre auch ganz logisch. Ne? Alles, was man sichern muss, was geheim ist, was auch fürs Militär besonders wertvoll ist, das sollte unterirdisch ablaufen. Allein, also es sind auch viele Veränderungen jetzt vorgenommen, es ist eine große Umbruchphase auf der Area, da wird einiges umgebaut und möglicherweise im Zusammenhang mit einem Unglück bei Area 51, wo es eine dicke Explosion gab, hat man wahrscheinlich dann auch ein bisschen umgedacht mit der Tankfarm, das ist also verschwunden und wir nehmen also an, dass man das schon unterirdisch entweder angebracht hat mittlerweile oder dass vielleicht auch neue Treibstoffsysteme natürlich entwickelt worden sind. Aber wesentlich ist jetzt, was Untergrundanlagen betrifft, ich habe es vorhin mal kurz erwähnt, dass ich schon seit Jahren beobachte, dass der Papoose Mountain Range durchtunnelt wird. Man sieht also auch Förderbänder sogar. Nur es kommt nicht zu viel raus, aber es geht über Jahre. Und draußen sind auch Halden, es entsteht aber nichts Neues. Es ist also eine Baustelle nach innen, aber nicht nach außen. Also das heißt, da könnte sehr wohl sehr viel unterirdisch stattfinden und das, was man an der Oberfläche sieht, ist nur die Spitze des Eisbergs. Sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt also auch Zeugenaussagen. Ich meine, Geschichten gibt es sowieso viele, aber auch interessantere Aussagen, das kriegt man dann so über die Jahre auch mit und durch Vergleiche, die man ziehen kann, dass also dort wirklich riesige Schachtsysteme und Liftsysteme bestehen und dass also das eben in eine unterirdische Anlage führt. Ein bisschen abseits vom Thema, aber es gab vor einem Jahr oder zwei Jahren, da wurde in Mr. Cheneys, Vice President Cheneys Haus kräftig umgebaut. Und zwar ordentlich, nämlich man glaubt auch, dass da getunnelt wurde und so weiter. Gibt es da vielleicht, sind diese ganzen Basen unter Umständen unterirdisch mit einer Privat-U-Bahn verbunden oder so? Haben Sie da schon einmal? Ja, also möglich ist das schon. Auch dazu habe ich eine ganze Menge an Geschichten gehört, nur hier ist natürlich kaum mehr die Möglichkeit gegeben, das zu überprüfen. Es gibt bestimmte Bereiche oder Gabel. Cheney wird sie nicht in sein Haus reinlassen, um nachzusehen. Ja, eben. Naja, und es gab halt in anderen Bereichen auch auf dem Gelände und auch nicht direkt bei Area 51, andere militärische auf dieser riesigen Testzeit, gab es ja früher noch die Möglichkeiten, bestimmte Tunnelbereiche zu besichtigen, die auch im Zusammenhang mit dem Atomprogramm standen. Das ist mittlerweile anders geworden, denn gerade nach dem 11. September 01 ist das also natürlich alles unter noch viel stärkerer Überwachung und überall schottet man ab, vor allem bei Area 51. Nun, aber es gibt also natürlich auch Möglichkeiten rein technologischer Art, das zu realisieren. Also wenn man sich einmal in den Schriften des Patentamts des amerikanischen umsieht, was da schon für Projekte angedacht werden, mit welchem Volumen, mit welcher Größe und auch Tiefe der Herstellung einer solchen Anlage. Unglaublich. Es gab ja von der RAND Corporation, das ist ein Think Tank, also eine Denkfabrik, eine amerikanische, in den 60er Jahren schon Entwürfe für weitläufige Untergrundanlagen, die dann sogar unter Meeresboden stationiert sein könnten und das praktisch dann von dort U-Boote in den Kontinent reinfahren und über Schächte von solchen Basen zugänglich sind und dass eben auch im Westen der Staaten ein Untergrundtunnelnetz existiert. Also die Technik dazu, die Technologie dazu besteht. Ja, es gibt ja auch da ganz eigene Gerätschaften inzwischen, mit denen man diese Tunnels relativ schnell erstellen kann. Relativ schnell und ohne viel Abraum. Also wenn man auch an die nuklearen Tunnelbohrmaschinen denkt, da wird das ja praktisch gleich bei hoher Temperatur verglast und als Stützmaterial verwendet. Ne? Mhm. Alpenöde fragt im Chat, wichtig, woher weiß man das alles? Allerdings sollte er dazu schreiben, was man jetzt woher weiß. Ja. Jetzt kann ich die Frage nicht wirklich stellen. Ja, nun jetzt wieder zurück zu den unter Anführungszeichen Flugscheiben. Ja, ja, was gibt es da jetzt also für Projekte, die da jetzt wirklich im tiefschwarzen Projekten abgehandelt werden? Was haben Sie da so aufdecken können oder auf was sind Sie da gestoßen? Es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung auch der Stealth-Technologie und zwar vor allem auch in den unbemannten Bereich hinein. Man muss sich ja vorstellen, dass also hier große Schwierigkeiten bestehen. Man hat immer extremere Situationen auch von den Möglichkeiten, die so ein Flieger dann hat. Man muss ja dann den Menschen erhalten. Wenn man den rauslässt aus dem Kalkül, dann kann man wieder ganz anders und auch günstiger arbeiten. Deswegen also die unbemannten Flugobjekte spielen da eine immer größere Rolle. Wie gesagt, natürlich auch andere Systeme, Lasertechnologie und so weiter. Was Flugscheiben betrifft, es sind immer über die Zeit Beobachtungen gemacht worden, die dafür sprechen, dass so etwas dort existiert und dass man da eben schon sehr, sehr weit damit ist. Woher das kommt, da scheiden sich die Geister natürlich völlig. Ich habe mit einem Zeugen vor Jahren gesprochen, der ist eine ganz interessante Geschichte, der ist versehentlich eingedrungen in das Gelände und hat viel Glück gehabt, dass er nicht verhaftet wurde, weil er war schon wieder draußen, als man ihn aufgegriffen hatte. Es gab schon auch einige Schwierigkeiten, aber ich kann das jetzt nicht ausführen, das würde viel zu viel Zeit kosten. Jedenfalls, er hat dann, also erstmal ist ihm natürlich das Herz in die Hosentasche gefallen, als ihm klar wurde, er ist zu weit gegangen. Es war dann schon dunkel und er hat sein Lager aufgeschlagen, ein bisschen beobachtet und dabei eine Geheimaktion gesehen. Da ist aus einem Hangar ein Flugzeug, ja sagen wir mal Flugobjekt rausgekommen. Die haben dort ja riesenlange Pisten, also könnten zwei Space Shuttles landen, einer von links kommt, der andere von rechts, also Nord-Süd. Die könnten ausrollen, würden sich in der Mitte nicht treffen. Riesige Pisten. Und jetzt ist dieses Flugzeug aus dem Hangar rausgekommen und ohne Anlauf, also im Prinzip so wie ein Senkrechtstarter, rauf in die Luft, plötzlich orange-rot geglüht, also keine Konturen, man muss wirklich sagen Fluggerät, und ist dann über dem Gelände geflogen in merkwürdigsten Mustern, riesige Sprünge gemacht, Zickzackmuster, dann viele rechte Winkel auch. Und es waren rund ein Dutzend Überwachungsflugzeugen an der Grenze dieses Geländes, die kreisten dort, während dieses andere Flugzeug da diese Kunststücke vorführte. Und dann kam das Fluggerät wieder runter, gelandet, das Glühen verschwanden, das Flugzeug selber oder Fluggerät in einem Hangar. Und die technischen Kunststücke, die das da vollführt hat, die gingen also über alles hinaus, was man jedem normalen Flugzeug zubilligen würde. Und das hat dieser Herr, war quasi Augenzeuge aus erster Hand. Und er hat gesehen, dass dieses Flugobjekt, das dann 90 Grad Kurven geflogen ist, tatsächlich ein strukturelles Objekt war. Ja. Also Masse gehabt. Ja, ja, das ist nämlich ganz wichtig. Denn nicht nur eine Projektion man oder genau so. Genau das ist der Punkt. Deswegen, das könnte man nämlich sonst sagen, nur das war vielleicht so ein Hologramm, weil ich das vorher noch angesprochen habe. Und es gibt ja die verrücktesten Dinge, die man beobachtet. Man traut dann seinen Augen nicht. Ich meine, natürlich vieles kann man auch erklären. Keine Frage. Da werden immer wieder Berichte gemacht, auch über diese Golden Orbs zum Beispiel. Das sind aber nur im Bereich militärischer Tests oder simulierter Kampfhandlungen eingesetzte Beleuchtungskörper oder auch, wenn man wärmesuchende Gefechtsköpfe dann darauf lenken will, dass man das eben auch durchtestet, sieht man immer wieder mal dort. Und die sehen wirklich verblüffend aus. Man denkt so, jetzt kommen da irgendwelche UFOs angeflogen, die einen verfolgen, weil die sind in großer Entfernung, aber trotzdem hell. Und wenn man den Highway entlang fährt, dann glaubt man, die folgen einem. So wie der Mond, der dann auch zum Beispiel, wenn er aufgeht, über den Berggipfeln einen mitverfolgt, weil er so weit weg ist. Ne? Ja. Und das sind alles Sachen, das wird natürlich schnell dann gleich zu irgendwelchen außerirdischen Raumschiffen. Also vorsichtig muss man sein. Aber in manchen Fällen beobachtet man Dinge. Ich habe auch zusammen mit Zeugen ein fliegendes Dreieck über den Osten kommen sehen, über Berge hinweg, als wir draußen waren, um auch Beobachtungen zu machen, Luftraum Area 51. Und das kam also mit ziemlichem Tempo an. Also eine typische Dreieckskontur, fliegendes Dreieck, und das hat sich dann in eine alte Propellermaschine verwandelt. Also das sind wahrscheinlich wirklich auch optische Spielchen, die da durchgeführt werden, also nicht eine materielle Verwandlung. Ne. Gibt es da, jetzt abgesehen von den Aufnahmen der Japaner, aber die haben ja leider nur die Lichtpunkte aufgenommen, wie sie schon in der Luft waren, gibt es denn irgendwo so ein Beweismaterial, das also schlüssig vom Start, wo man sieht, also ein richtiges Ding, bis tanzt herum wie wild? Es gibt verschiedene kürzere Sequenzen auch, allerdings ist es so, das ganz Wesentliche, worum es geht, ist also schon gar nicht mehr im Bild einzufangen. Also auch wenn wir an die Geschichten denken, wie sie eigentlich auch von Lazar damals erzählt worden sind, dass diese Objekte also in Nullzeit über den Himmel springen, das lässt sich im Prinzip ja wirklich nicht mehr festhalten. Ja, aber jetzt, das heißt, Ihr ganzes Wissen oder beziehungsweise Ihr ganzes Wissen um die Area 51 und auch die Informationen in Ihren Büchern, sind das hauptsächlich jetzt Augenzeugenberichte? Haben Sie da teilweise auch Videos gesehen? Ja, also über diese lange Zeit, also ich bin jetzt, das ist über 10 Jahre jetzt, ich glaube über 12 Jahre sogar, dass ich jetzt diese Area 51 Recherchen mache, und da kommt natürlich einiges zusammen. Man muss dann auswählen natürlich auch, und es sind viele persönliche Gespräche aber gewesen mit den Zeugen, und das waren auch Leute, also Wissenschaftler, Techniker, Piloten, Militärs. Können Sie dann Namen nennen? Von Leuten, können Sie die Namen der Leute, mit denen Sie da gesprochen haben, nennen, oder wollen die anonym bleiben? Also ich habe in meinen Büchern einige Namen genannt von zivilen Zeugen, ansonsten ist es klar, dass das nicht erwähnt wird. Haben es Sie da Mitarbeiter auch, bitte? Ich wollte nur noch sagen, es sind auch Mitarbeiter natürlich, von denen man weiß, und da wird man Namen nicht nennen, die tun ja auch nur ihren Job. Haben Sie da recherchiert auch? Konnten Sie von diesen Herren und Damen, von denen Sie diese Augenzeugen und sonstige Berichte einfahren, nachweisen, dass Sie fürs Militär tätig sind, für Lockheed, für welche Firma, für Boeing wahrscheinlich inzwischen? Man kann das schon. Erstens über Jahre hinweg, wenn man Kontakte länger hält, und zum anderen ist es auch so, dass man natürlich auch oft innerhalb eines Gesprächs schon einiges herausfinden kann. Aber es ist natürlich so, wenn man so viele Jahre dann mit der Sache beschäftigt ist, dann geben sich gleich andere Möglichkeiten. Man braucht auch natürlich viel Geduld und in manchen Fällen auch Glück, ne? Dass man dann gerade im richtigen Moment die Richtigen erwischt. Ja. sind sie auch mal reingelegt worden von jemandem, den sie dann entlarven konnten, als jemanden, der sie da auf die falsche Fährte führen möchte? Ja, also ganz große Hämmer gab es da in der Beziehung noch nicht. Es gab ab und zu mal solche Sachen, aber die haben sich dann schon rechtzeitig aufgeklärt. Und anders habe ich vielleicht noch nicht gemerkt, kann ja auch sein. Das heißt, in Ihrem Buch könnten durchaus ein paar Enden drin sein, die sich erst später als solche herausstellen. Also ich würde sagen, im Rahmen des gegenwärtigen Wissensstandes nicht, aber wie gesagt, was wissen wir? Wir wissen ja sowieso nicht. Die ganze Welt, die uns hier eigentlich so dargestellt wird, ist oft eine einzige Ente. Ne? Ja, na, aber es ist ja gut, dass Sie das auch offen zugeben, dass ja, das durchaus so sein kann. Gott, ne? Es kann, es, jeder, keiner ist davor gefeit. Ne? Das muss man wissen, sonst kann man eigentlich so eine Recherche auch nicht sinnvoll machen. Ja. Sonst ist man ja auch gar nicht darauf vorbereitet, dass es passieren kann. Warum haben diese Leute eigentlich, die von denen Sie also diese Augenzeugen oder auch teilweise, ich nehme an, Sie mit auch mit Leuten gesprochen, die auf der Area 51 oder auf S4 oder wo auch immer arbeiten, warum haben wir eigentlich mit ihnen gesprochen und mussten die dann nicht mit Repressalien rechnen? Ja, sicherlich, das ist ja auch das, was so viel Zeit kostet. Es muss ja auch ein bisschen eine Vertrauensbasis da sein. Und von daher also werden die auch nicht gleich da die Katze aus dem Sack lassen. Ne? Ja. Und es sind ja dann nur, es engt sich dann ja auch ein und auch das, was die wissen, engt sich ein. Und viele Ereignisse liegen dann auch schon wieder sehr lange zurück. Ne? Und man kann natürlich dann manches auch wieder verbinden mit Beobachtungen, die gemacht werden. An manchem schlittert man natürlich auch knapp vorbei. Also ich denke gerade so, es ist, führt vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ich habe also, als ich 2001 im, wann war es, also jedenfalls im August, glaube ich, drüben war, da habe ich also dann eine, nein, Entschuldigung, Juni 2001 drüben war, habe ich so um 2-3 Tage verpasst, eine sehr interessante Sichtung, die da von einem Berg aus gemacht worden ist und dann auch im selben Zeit- und Raumfeld von einem anderen unabhängigen Zeugen, von einem Flugzeug, das also ungefähr also, oder sehr genauso aussah wie dieser Stealth Fighter, der F-117A, nur aber circa 1,5 bis 2 Mal so groß. Das hat man also dadurch feststellen können, dass beim Wiederauftankmanöver in der Luft natürlich andere Flugzeuge, die man kennt, auch präsent sind. Und dann hat man einen Größenvergleich. Und sowas sind natürlich schon verrückte Sachen, wo man sagt, ja Moment mal, haben die jetzt hier irgendwie einen Bomber gebaut, einen neuen, oder was haben die da jetzt überhaupt gemacht? Vergrößern die das jetzt wirklich? Sind das solche optischen Täuschungsverfahren? Also damit muss man natürlich auch immer rechnen. Ne? Mhm. Und dann ist natürlich schade, wenn man so eine Sache dann gerade verpasst. Ja. Also es geht nicht immer so geradlinig. Gut, jetzt wieder zurück zu dem, was die Augenzeugen sagen. Mhm. Was gibt es da noch für Projekte und Schilderungen, die Sie da einfangen konnten von verschiedensten Leuten? Mhm. Ja, also vor allem natürlich diese, also was die neuen Projekte betrifft, ist ja sowieso jetzt erst einmal eine Übergangsphase vorhanden. Also es wurden bestimmte Flugzeugprojekte, also auf jeden Fall Entwicklung neuester Flugzeugsysteme, im Bereich Stealth-Technologie, optisch, akustisch, also die sind zum Teil beendet worden und werden auch von Area 51 praktisch in andere Basen transferiert. Auf Area 51 findet jetzt eine Umbauphase, eine Übergangsphase statt. Das heißt, in der letzten Zeit gab es jetzt auch nicht diese großartigen Sichtungen. Wir haben also einerseits diese Beobachtungen von Flugscheiben in verschiedenen Ausführungen. Es sind so viele Berichte, also da müsste ich jetzt sehr ausholen. Immer wieder also solche Dinge. Flugscheiben, unheimlich schnell bewegte Lichter am Himmel, teils sogar auch die in Spiralform dann hinter Bergen abtauchen. Und wenn man dann die Topografie kennt, dann kann man feststellen, wie weit die weg gewesen sein muss. Also ein Zeuge zum Beispiel, mit dem ich auch über Jahre gut befreundet bin, der im Militär auch tätig ist, der hat gesehen, wie ein helles Objekt in der Nacht in einem Spiralmuster hinter Bergen abtauchte, dann wieder weggesprungen ist, regelrecht, Zickzackmuster. Also vor allem diese Bewegungskurven sind ja sehr interessant. Und der kannte die Topografie. Der wusste, wie weit das weg sein muss. Und aus der Winkelgeschwindigkeit und der tatsächlichen Entfernung konnte er auf die tatsächliche Geschwindigkeit folgern. Und da kam also tatsächlich ein Tempo raus, wie man es eigentlich nur von in die Erdatmosphäre eindringenden Himmelskörpern kennt. sagen wir mal so um die 100.000 Stundenkilometer. 100? Und das muss aber intelligent gesteuert sein. Das ist natürlich ein riesiges Fragezeichen, was ist das? Und solche Entwicklungen also auf der einen Seite, zu denen wir im Prinzip überhaupt nichts weiter sagen können, als dass wir staunend beobachten, und zum anderen auch eben konventionellere Dinge. Lasertechnologie beispielsweise, Tarnkappentechnologie, ja, und die unbemannten Flieger. Bleiben wir mal bei diesem Moment, also 100.000 Stundenkilometer. Erstens einmal, wie hat er das ungefähr feststellen können, dass da... Also wie gesagt, im Prinzip, wenn ich ja weiß, wie weit ein Objekt entfernt ist, der kennt die Landschaft, weiß, der Berg, hinter dem das Objekt abtaucht, so und so weit weg. Er kennt also die tatsächliche Entfernung zu dem Objekt, das sich da bewegt. Und jetzt misst er die Zeit, beobachtet das, die Zeit und die Winkelgeschwindigkeit. Wie viel Weg legt das da am Himmel zurück? Dann kann der daraus folgern, welches Tempo das Ding im Rahmen der Messungenauigkeit, sagen wir mal, welches Tempo das gehabt haben muss. Und die Berechnungen wurden von einem mir befreundeten Astronomen, auch ein bekannter Mann in den Staaten, nachgeprüft. Der möchte natürlich im Namen auch nicht genannt werden. Und der sagt, ja, also das Ding kann durchaus um die 100.000 Stundenkilometer gehabt haben. Dieser Mann hat an diesem Gerät gearbeitet, oder was? Dass diese... Wer hat? Von dem, der deinen Namen auch nicht nennen möchte, den Sie gerade erwähnt haben? Nein, der hat nicht dran gearbeitet, sondern der ist ein Astronom, der einfach noch einmal sich diese Beobachtungen angeschaut hat und daraufhin selber noch mal einfach nachgerechnet hat aus den Angaben, ob das so hinhauen kann. Verstehe. Und, wir hatten uns vor Jahren dann getroffen, es war relativ bald, nachdem die Beobachtung gemacht wurde. Und das Kuriose ist, also dieser Astronom ist ein gemeinsamer Freund des Zeugen und von mir. Und so kam das dann also zustande. Wir haben uns wegen einer ganz anderen Sache auf Teneriffa getroffen gehabt und dort dann auch zu dem Thema, also der Astronom und ich, zu dem Thema uns unterhalten. Das heißt, es wird dort ja, also wenn es jetzt auch nur annähernd stimmt, sagen wir mal Mutmaßung, dass dieses Objekt sich mit 100.000 km/h bewegt hat, dann wie weit ist denn diese Technologie dann fortgeschritten, mit der man sich dort beschäftigt? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wie viele Jahre voraus sind die Herren dort? Also alles, was natürlich in die Zukunft geht, ist Schätzung. Wir können da eigentlich nur wieder zurückgreifen und sagen, wie weit ist das Militär uns normalerweise voraus? Also das, was uns dann irgendwann enthüllt wird, wann wurde das entwickelt? So ungefähr. Und man kann sagen, bei wirklich diesen Geheimprojekten, einiges wird ja über viele Jahrzehnte, da wissen wir heute noch gar nichts. Andere Sachen sind nach 20, 30 Jahren. Also es ist so ein Übereinkunft eigentlich, dass man sagt, die sind uns um die 20 bis 30 Jahre voraus. Allerdings kommt dann natürlich noch diese Komponente hinzu, zu sagen, ja, Moment mal, was ist jetzt überhaupt, wenn da eine Alien-Technologie noch eine Rolle spielt? Also ich habe da auch keine Beweise dafür, Gottes Willen. Aber ich sage einfach ernsthaft erwägen, nicht drüber lachen, nicht lächerlich machen, wurde genug gemacht, sondern einfach ernsthaft erwägen, ohne da blind dran zu glauben. Und wenn natürlich so eine Komponente reinkommt, dann sagt man, gut, also die sind da jetzt so und so weit gekommen, haben das auch ergründet, egal welche Hintergründe sonst noch bestehen, und haben das vielleicht auch teils in ihre eigene Technologie inkorporiert, dann ist sowieso die große Frage, wie weit ist dann dieser Fremdanteil uns voraus? Mhm. Kurze Zwischenfrage. Ein journalistisches Prinzip ist ja immer so, follow the money, weil es im Chat jetzt gerade gestellt wird. Woher kommt eigentlich das Geld? So ungefähr einmal follow the money und zum anderen, wem nützt das Ganze was? Ja, ja. Und da sind wir natürlich jetzt in diesem Bereich schwarze Welt, schwarzes Budget. Und das sind eigentlich Dinge, die ich dann später auch verfolgt habe. Erstens im Anschlussbuch an mein ursprüngliches Geheimbasis Area 51. 3 Jahre später kam mir das streng geheim. Da bin ich diesen Wegen schon auch nachgegangen ein bisschen. Wer könnte dahinter stecken? Und es konzentriert sich um das, was man so auch diesen Oktopus nennt, die Schattenregierung, diese schwarzen Segmente der Regierung, wo eben, wie ich schon kurz angedeutet habe, auch nicht klar ist, woher bestimmte Summen kommen. Und dann kommen wir sogar in diesen Bereich, dass man auch die Diskussion ja schließlich führt, dass letztendlich da ein großer Drogenkomplex ist, dass man also über Drogengelder auch vieles finanziert, was natürlich nach außen in keiner Weise kundgetan wird. Da wird es auch immer schwerer und immer gefährlicher, natürlich da an diese Informationen zu kommen. Und es wird ja auch nicht entschlüsselt, welche Projekte jetzt mit dem schwarzen Budget finanziert werden. Es sieht aber einfach danach aus, dass die Dinge, die dort geschehen, einfach viel teurer sind als das, was man sonst weiß. Herr Retti, wenn wir von amerikanischer Waffentechnologie sprechen, da gibt es einen geflügelten Namen, das ist der Colonel John B. Alexander, der ja sehr in der Waffenforschung involviert ist, Cheney Intimus. Ist Ihnen dieser Name im Zusammenhang mit Area 51 begegnet? Indirekt. Also begegnet ist er mir natürlich nicht direkt mit Area 51. Also es wird dort nicht, ich habe nur den Zusammenhang hergestellt, dass er John B. Alexander ja der Gründer des Non-Lethal-Weapon-Programms ist in Amerika und das in diese Richtung ja gepasst hätte. Eine nicht tödliche Waffe, in dem Sinne ja auch eine Partikelstrahlwaffe sein kann. Also es wird nicht offiziell dazu jetzt verlautbart, es kann aber durchaus sein. Ist mir jetzt so während meiner Arbeit nur abgekoppelt von Area 51 untergekommen. Habe das aber auch nicht weiter verfolgt. Also es war jetzt nicht ein Pfad meiner Arbeit. Wir kommen jetzt ans Ende der Sendung und ich möchte jetzt dann schon auf dieses Thema eingehen. Ich meine, die Technologien, die Sie da jetzt geschildert haben und die auch andere geschildert haben, und man braucht ja im Web nach Area 51 zu suchen oder nach UFOs, man kommt immer vom einen aufs andere. Klar. UFOs heißt jetzt nur, dass es ein nicht unidentifiziertes fliegendes Objekt ist. Das heißt doch lange nicht, dass da ein Alien drin sitzt. Mhm. Aber die Technologien, die Sie geschildert haben, sind schon sehr weit fortgeschritten. Und was ich immer schwer tue, das zu verstehen, ist, wie kann das sein, dass dann so eine isolierte Wissenschaftsgemeinschaft, wie man die wohl als die man R51-Wissenschaftler wohl bezeichnen muss, dass die so weit so schnell vorankommen und die normale Luftfahrtindustrie offenbar nicht so schnell vorankommt, die sind ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Es drängt sich schon ein bisschen der Verdacht auf, dass da halt irgendwas einmal runterkracht und man dann halt schaut, wie funktioniert das und das nachbaut. Was können Sie dazu sagen? Also es ist zum einen so, dass es natürlich nach wie vor spekulativ bleibt. Also es gibt natürlich da auch eine Unmenge. Also ich tue mich fast schwer, da jetzt irgendwas zu sagen, weil dann müsste man so viel aufrollen. Und es sind halt einfach nicht die einzelnen Stückchen, sondern das ganze Bild, das entscheidend ist. Das hat mich eigentlich auch dazu geführt zu sagen, okay, ich erwäge es ernsthaft, ohne jetzt da blind dran zu glauben. Aber es ist natürlich seltsam. Ich habe selber auch mit einem Biophysiker gesprochen, der gesagt hat, wir haben durchaus solche Impulse von außen bekommen. Und er hat selber in einem Rahmen eines internationalen Teams an solchen Dingen gearbeitet, so wie er sagt. Ich kann das nur anekdotisch weitergeben und weiß, es ist ein Mann, der selber eine fantastische Ausbildung hat und es überhaupt nicht nötig hat, also jetzt irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Er will es auch gar nicht. Er will weiter völlig unbekannt bleiben. Und er hat mir diese Informationen gegeben. Dann kam ein paar Jahre später auch aus den USA dieser Zeuge, der Colonel Corso, der gesagt hat, ja, also da gibt es Impulse, die an die Industrie gehen. Und Colonel Corso war doch einer, der überhaupt den Job gehabt hat, von solchen Crashes Material zu nehmen und das irgendwie Firmen vorzustellen, behauptet er zumindest. Ne? Also Lichtleiter zum Beispiel soll ja aus so einem Crash sollen aus so einem Crash hervorgegangen sein. Genau, den Weg sozusagen zu ebnen, neue Erfindungen anzuregen und so weiter, ohne die Quellen zu enthüllen. Ich meine, es wäre ein sinnvolles Vorgehen. Die ganze Sache an sich natürlich, in dem Moment, wenn man sagt, das ist auswärtige Technologie, muss man sagen, aufgrund dessen, dass nun kein konkreter Beweis vorliegt, ist es spekulativ. Aber es macht irgendwo schon auch Sinn, sagen wir mal, auch diese Vorgehensweise. Und zum anderen auch, wenn das Militär zum Beispiel bestimmte Entwicklungen auch konservativerer, konventionellerer Art hat, dann legen die sicher auch einen Wert darauf, bestimmte Dinge einfach nicht einzusetzen. Erstens, weil es vielleicht noch weite Testphasen sind. Und zum anderen auch, weil man noch einen Trumpf in der Hand haben möchte, den niemand kennen soll. Und nicht umsonst die ganze Geheimhaltung. Wenn man gleich alles einsetzt, braucht man es nicht mehr geheim halten. Das ist klar, ja. Aber dieser Biophysiker, den Sie genannt haben, der hat Ihnen persönlich gegenüber ausgesagt, dass Impulse von außen kamen. Hat er das irgendwie genauer spezifiziert, diese Impulse von außen? Ich meine, was heißt das jetzt? Also er hat es, und ich muss mich wiederholen, das kann man nur anekdotisch wiedergeben. Also Beweise gibt es dafür nicht. Das ist auch eine lange Geschichte, und er hat mir eben gesagt, dass er bestimmte Proben untersucht hat, bestimmte Legierungen auch, die im Weltraum entstanden sein müssen. Das Ganze stammt allerdings aus einer viel früheren Zeit, und er sagt... Aber was heißt, das stammt aus einer viel früheren Zeit? Was ja, als noch keine Weltraumfahrt möglich war. Jetzt war, ne? Okay. Und er sagt also, dass er später, 3 Jahre später, das wiedergesehen hat. Es ist eine längere Geschichte, ich muss es zusammenfassen. In einer Art Display Room in einer NASA-Anlage, und dass dort, das war so eine Art Instruktionsraum, wie er sagt, dass dort auch kurz die Rede davon war, dass das aus dem Zwischenfall von New Mexico stammt, ohne nähere Spezifikation. Mhm. Wo es ja relativ viele Zwischenfälle gab, ne? Ja. Und auch in Mexiko. Also ich weiß nicht, die News werden Sie wahrscheinlich nicht gehört haben, aber dort, es gab ja gerade jetzt wieder am 11. April, also unlängst, Unmengen von Sichtungen, also von UFOs in Mexiko. Jetzt. Ja, ich meinte jetzt, vielleicht habe ich es, also New Mexico. Ich weiß schon, Sie meinten New Mexico. Mexiko an sich sowieso als Hotspot, naja. Ja. Ja, um jetzt wirklich beim Thema UFOs etc. zu bleiben, die Brasilianer, das war halt heute auch in den News, es gab relativ viele UFO-News heute, haben ja angekündigt, all ihr Wissen über UFO-Crashes etc. preiszugeben. Mhm. Glauben Sie, dass da in Zukunft vielleicht einmal in der Area 51 irgendwie, dass da ein bisschen Licht hinter die Sache kommt? Oder? Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Die Abschottung hat massiv zugenommen, gerade in der letzten Zeit. Die Security ist viel schärfer geworden, die Gates sind verdoppelt worden, Überwachungseinheiten auf den einzelnen Berggipfeln sind teils vergrößert, auch weit ausgebaut worden, man hat neue Rollbahnen, man arbeitet da sehr intensiv an einer neuen Phase, und ich sehe das ja auch gerade im Kontext mit den Entwicklungen jetzt 11. September so, dass man da so alle Möglichkeiten, alle Register zieht, um da stark abzuschotten. Ich glaube nicht, dass man da irgendein Wissen in der nächsten Zeit preisgeben wird. Glauben Sie persönlich, dass auf Area 51 Material, das von Crashes extraterrester Raumfahrzeuge stammt, dass solches Material dort backward engineert wird? Ja. Von all den Dingen, die Sie gehört haben von Leuten und mit denen Sie gesprochen haben etc., was ist da Ihre Einschätzung? Wie Sie schon sagen, es wäre eine Glaubensfrage. Also auch über die vielen Jahre, die man das verfolgt, kann man zu diesem Aspekt sicher nichts Konkretes sagen. Sagen wir prozentuell gewichtet. Oh weia, das wird schwer. Das wird schwer, das prozentuell jetzt zu gewichten. Ja, glauben Sie eher, dass es wahrscheinlich ist oder eher unwahrscheinlich? 50, also ist es 50-50, ist es mehr als 50-50 oder weniger die Wahrscheinlichkeit, dass dort backward engineered wird? Ein bisschen mehr als 50-50 vielleicht. Okay. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass Einflüsse von außen vorhanden sind, als dass wir uns das alles selbst ausgedacht haben. Es sind einfach zu viele sehr merkwürdige und konsistente Sichtungen und Berichte, Dinge, die man sieht und die meiner Meinung nach schon weit über das hinausgehen, was also noch hier auf der Erde entstanden sein kann. Aber wir können trotzdem also da nichts Sicheres sagen. Man kann sich irren. Das Einzige, was ich dazu sage, wie gesagt, weil es ein Glaubenssatz ist. Und man darf dann eben im Sinne des Wortes auch nicht abheben und sich dann auch zu sehr festlegen. Also möchte ich mal sagen, es kann sein, man muss es ernsthaft erwägen. Es gibt sicherlich auch außerirdische Intelligenzen irgendwo im Universum, die weit, viel weiter sind als wir. Und wo die Frage halt ist, wie kommen sie jetzt hierher? Das sind diese typischen Probleme, die man diskutiert, aber es ist ja nicht unmöglich, also es scheint nicht unmöglich, und von daher sage ich, man muss offen sein. Die Offenheit ist das Wichtigste, und über die Zeit wird sich dann auch die Wahrheit präsentieren. Weil es ja gerade im Chat aufgetaucht ist, also es gibt ja auch sehr viele Spekulationen, Gerüchte, dass in Nazi-Deutschland in den 40er Jahren, Stichwort Viktor Schauberger zum Beispiel auch, dass dort relativ weit fortgeschrittene Technologien für Flugscheiben existierten. Mhm. Gibt es da einen Zusammenhang? Man weiß ja, dass mit Operation Paperclip sehr viele deutsche Wissenschaftler dann nach Amerika verbracht wurden. Area 51 wurde unmittelbar dann nach dem Zweiten Weltkrieg oder naja, so in dem Zeitrahmen also gebaut. Kann es sein, dass die da in Deutschland an den Flugscheiben arbeiteten, dann einfach in Area 51 umgesiedelt wurden und dort weiter das taten, was sie tun, und dass vielleicht deshalb diese Technologie so weit entwickelt scheint, weil sie schon so lange entwickelt wird? Es ist nachgewiesen, dass eben diese Operation Paperclip ja stattgefunden hat, dass es darüber sehr viel Wissen auch in die Vereinigten Staaten gekommen ist, auch Kapazität. Die bedeutendsten Wissenschaftler, die dort ihre Projekte unter anderen Prämissen weitergeführt haben. Und man sieht das teils also bei bestimmten Entwicklungen, nur Flügler, was den Gebrüder Horten angeht, eine Übernahme von Northrop, auch allein teils von Maßen auf absolut identische Maße und solche Dinge. Man könnte darüber jetzt sehr, sehr viel auch sagen. Es wäre sowieso ein eigenes Recherchenthema und auch ein eigenes Gesprächsthema. Auf jeden Fall gibt es Verbindungen. Also Sie glauben schon, dass also ja, da quasi etwas weitergeführt wurde? Ja, doch, das schon. Ja, fast am Ende der Sendung, aber jetzt doch noch... Ich nehme an, Sie sind wie ich der Meinung, dass wir in einem belebten Kosmos leben, oder? Also, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses riesige Gebilde, das wir Galaxie nennen, und dann vielleicht die ein paar anderen 100.000 Milliarden Galaxien, die es noch gibt, dass wir die mit anderen teilen, jetzt ist ja die Wahrscheinlichkeit dann sehr groß, dass da einige Zivilisationen existieren, die viel weiter fortgeschritten sind und uns besuchen. Macht es... Wenn man das dann mit diesen ganzen Gerüchten, und mehr ist es natürlich nicht, und diesen ganzen Glaubensfragen, die sie da stellen, in zusammenbringt, ist es dann nicht irgendwie sehr, wie sagt man da, verführerisch zu glauben, dass da einfach Dinge, die crashen, ja, ich muss da nochmal dazu kommen, weiter bearbeitet werden und versucht wird, da Kapital draus zu schlagen. Von Seiten der amerikanischen Regierung oder der Erdbevölkerung. Schattenregierung sozusagen. Wie auch immer jetzt mal das sagen möchte. Ja, sicherlich, das würde schon in die Richtung dann gehen. Das sind ja die verschiedensten Aussagen auch dazu, dass also da wirklich etwas von außen gekommen ist. Und es ist ja so, wenn wir jetzt nochmal von der astronomischen oder auch SETI-Suche nach außerirdischer Intelligenz von der Seite das bisschen angehen, gibt es ja ganz etablierte Astronomen, ausgebildete Astrophysiker und Astronomen, die sagen, ja, durchaus möglich, und wir würden für künftige Generationen vielleicht eher dumm aussehen, wenn wir ständig nach Leben bei anderen Sternen suchen, während die Antwort hier im Sonnensystem zu finden ist. Das hat Michael D. Papagiannis gesagt, mittlerweile schon seit etlichen Jahren verstorben, ein bekannter SETI-Forscher. Und er meinte damit, na gut, die könnten sich theoretisch auch stationiert haben im Asteroidengürtel, diese ganzen Kleinkörper, die da zwischen Mars und Jupiter kreisen. Also das können wir nicht alles überprüfen. Da gibt es viele Möglichkeiten, und dann wären im Prinzip schon sowas wie Kurzstreckenraumflugzeuge, die ausgereifte alte Systeme wären, ausreichend, um dann hier mal ab und an so Abstecher hier zu machen. Ja, so schauen diese Dinger ja auch aus, die man da immer sieht. Das schaut ja wirklich nicht so aus, als wären die jetzt über Lichtjahre dahergereist, sondern das schaut euch aus wie so ein kleines Shuttle meistens. Ja, so was in der Art. Ne? Ja. Also das wäre durchaus denkbar. Es gibt auch Spekulationen, dass diese Basen überhaupt gemeinsame Basen sind. Also es gibt ja auch die, wie wir natürlich mal gehört haben, angeblich haben die Amerikaner 1957 mit irgendeiner außerirdischen Rasse da Verträge abgeschlossen. Also da wären wir jetzt schon sehr spekulativ. Und damals beschlossen, mehrere gemeinsame Basen zu unterhalten. Haben Sie da irgendwelche Anhaltspunkte gefunden, die diese waghalsigen Behauptungen untermauern würden? Nichts, was das wirklich bestätigt. Also es sind sehr viele interessante Geschichten, die einem da auch zugetragen werden, aber nichts, was das definitiv bestätigt. Es gibt sicherlich an den Orten, von denen da die Rede ist, unterirdische, geheime Militäranlagen. Habe da ganz interessante Geschichten auch erlebt. Man merkt dann plötzlich, wenn sich Leute an die Fersen heften und einen beobachten, verfolgen, und wenn man seltsame Dinge auch dann beobachtet, auch beispielsweise angeblich heilige Berge der Indianer, auf denen man plötzlich Antennenwälder entdeckt, wenn man das Ganze näher beäugt, und dann bestimmte Zufahrtsstraßen, die nirgendwo enden und so fort. Also ganz merkwürdige Sachen auch. Also beispielsweise auch zu dieser Archuleta Mesa in New Mexico, Dalcy, das ist ja so ein berühmtes Beispiel jetzt. Und dann natürlich das Hollow Man-Szenario, was Sie angesprochen haben, 60er Jahren. Das sind alles solche Dinge. Nur da enthalte ich mich also jeder weiteren Äußerung. Man kann das darstellen. Und wenn man sagt, man bleibt jetzt mal auf dem spekulativen Sektor, ist es durchaus interessant, das mal zu behandeln. Nur das kann man nicht beweisen. Ja. Leider. Ja. Oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht so genau. Ja, eben. Bin mir nicht ganz sicher. Genau. Ja. Sagen wir mal das Gegenteil auch nicht beweisen. Ja, also Herr von Redi, es war ein tolles Gespräch. Ja, mir sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend. Es ist nicht so einfach, jemanden über solche Themen zu finden, der da auch wirklich gut recherchiert, aber ich habe das Gefühl, das tun sie. Ja. Also man gibt sich alle Mühe. Ja. Ja, also ich bedanke mich und ich hoffe, wir machen wieder mal was in Zukunft. Wie gesagt, wenn ich mir da Ihre Bücherliste anschaue, dann ist ja jedes Buch eine Sendung. Okay, gerne. Ja, gut. Dann. Danke auch. Wiederhören. Ja. Wiederhören. Und ja, wir hören uns. Danke sehr. Okay. Ja, das war also Andreas von Rethi zum Thema Geheimbasis Area 51.